dieser Zeit, wo der Bruder den Bruder verrät, die Mutter ihre Kinder schweigend verlässt, dass sie verkommen im Sumpf der Stadt, wo der Mann vergisst, dass die Frau, die er liebt, auch etwas Heiliges an sich hat. Wieso, weshalb, warum? Diese fragende Leere dieser Worte macht mich krank, dass ihr blind ohne nachzufragen einfach hineinlauft, die Gefahr im Schachfeld noch nicht erkannt. Wohin gehst du, mein Volk? Wohin führt dich dein Weg? Durch falschen Reichtum und Glanz, satt und stumpf, treibst du durch Lärm und Lust in den Gedankensumpf. Ohne den Blick für den Tag siehst nichts, nichts mehr um dich herum. Materiell ist dein Denken, dein Wesen eine Art, und ich frag erschütternd warum. Wieso, weshalb, warum? Diese fragende Leere dieser Worte macht mich krank, dass ihr blind ohne nachzufragen einfach hineinlauft, die Gefahr im Schachfeld noch nicht erkannt. Wohin gehst du, mein Volk, zwischen Leichtsinn und Untergang? Hast du vergessen, was Väter und Ahnen erbaut? Mein Volk, was seit Urzeiten als Höchstes galt? Die Treue, die Ehre, die Liebe, nicht der Feind, wie hätte er es je vermocht? Der Kampf bis zum bitteren Ende, und ich weiß, es lohnte sich da. Wieso, weshalb, warum? Diese fragende Leere dieser Worte macht mich krank, dass ihr blind ohne nachzufragen einfach hineinlauft, die Gefahr im Schachfeld noch nicht erkannt. Wohin gehst du, mein Volk? Die Lüge betest du an, heb sie auf den Altar. In ihren Namen verrätst du den Tod der Söhne und die des geliebten Manns. Die Tränen der Mütter, das Schicksal der Heimat, die brennende Not. Muss selbst der Fremde sich wenden, dass du so tief zu vergessen vermochtest, werd ich schon rot. Wieso, weshalb, warum?